Herzlich willkommen zum vierten und letzten Tag unserer Radiobrücke, live von der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul. Und wir haben nochmal vieles für Sie vorbereitet, was die ja auch in dieser Woche sehr brisanten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei betrifft. Wir sind froh, genau jetzt hier zu sein. Heute lernen wir ein interessantes Projekt kennen, in dem das Goethe-Institut mit Flüchtlingen Deutsch lernt. Und falls der eine oder die andere jetzt denkt, damit lockt das Institut ja noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland, genau danach werde ich fragen, also ob das quasi ein Anwerben von zusätzlichen Flüchtlingen ist. Außerdem lernen wir einiges über türkischen Fußballer, leider doch nicht von Mario Gomez. Der war quasi, man kann sagen, auf dem Weg hierher und dann hat es sein Verein Beşiktaş Istanbul in letzter Sekunde verboten. Aber wir haben stattdessen den wahnsinnigsten Fußballfan der Welt kennengelernt. Der ist berufstätig und guckt trotzdem 80 Spiele in der Woche. Wie er das schafft, wird er uns später erzählen. Aber erstmal bekommen wir gleich prominenten Besuch und zwar von Klaus Peymann, dem Intendanten des Berliner Ensembles, weil das BE hier ein umstrittenes Gastspiel gibt. Warum umstritten, das besprechen wir gleich, aber erstmal hören wir am letzten Tag der Radiobrücke den Song First Day. Schön, dass Sie dabei sind auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul bei der Radio 1 Radiobrücke. Dass die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland gerade schwierig sind, das besprechen wir ja in dieser Woche immer wieder. Aber nicht nur ein Berlin-Brandenburger Radiosender kann da Brücken bauen, sondern auch und vor allem die Kultur. Morgen und übermorgen gibt das Berliner Ensemble ein Gastspiel am Istanbuler Zorlu Performing Arts Center. Ein Gastspiel wird das sein. Zur Aufführung kommt die Drei-Groschen-Oper. Wir freuen uns sehr, dass der Intendant des kurz vorher noch mal bei uns auf der Terrasse im Café Littera vorbeischaut. Guten Tag, Klaus Peymann. Hallo. Hallo. Warum macht man sowas als Berliner Institution, ein Gastspiel in Istanbul? Wir machen viele Gastspiele, aber im Moment finde ich es natürlich toll, damit herzukommen. Wir waren vor vielen Jahren mit Arturo Uy schon hier, also zweimal Brecht. Also ich glaube, das deutsche Theater ist in der Türkei, gilt als sehr interessant, das ist ja auch interessant. Und eigentlich finde ich schön, dass wir das machen. Die Istanbuler haben das schon seit vielen Jahren versucht, uns wieder herzuholen nach dem UI. Das gab dann Geldschwierigkeiten und ich weiß nicht was. Jetzt fahren wir endlich auch nicht ganz ohne Hürden. Das wollte ich sagen, also jahrelang geplant und dann kommt man in so einer schwierigen Zeit. Wie sehr hat dieses Gastspiel eigentlich gewackelt? Da gab es ja einiges zu lesen. Also es war sehr wackelig. Also einerseits durch das Attentat, was hier ja passiert ist und was doch eine ganze Reihe von Schauspielern, auch Technikern, Maskenbildnern doch in Angst und Schrecken versetzt hat. Und zugleich auch natürlich für nicht wenige auch die Befürchtung, demonstrativ für eine Sache einzutreten, für diesen kulturpolitischen Kurs, der jetzt hier im Moment passiert in Istanbul. Das hört sich ja nicht unbedingt so positiv an. Ich habe dann den Leuten gesagt, wer nicht will, kommt nicht mit. Das wurde dann ziemlich spannend. Dann kamen drei sehr kluge und sehr leidenschaftliche Freunde aus Istanbul zu uns in eine große Versammlung. Die sind extra angereist, um nochmal zu erklären, wie es ist. Ganz schön an und es ging dann ganz schön zur Sache. Das war nicht ohne. Und der eine von den dreien sagte mir, ich glaube, es kommt nicht mehr zustande, dass die Stimmung ist zu schlecht. Dann waren die aber so überzeugend und auch persönlich so integer, dass dann das Ganze kippte und in die positive Richtung. Und jetzt kommen drei Schauspieler nicht mit. Die haben wir umbesetzt, besetzen jetzt noch um. Und jetzt kommen ein paar Maskenbildner. Einige kommen aus Istanbul, springen da so ein. Es wird wirklich also echt international. Und ich glaube, dass wir das sehr schön hinbekommen. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben endlich. Ja. Sind Sie denn denen, die jetzt nicht mitgekommen sind, so ein bisschen gram? Also ich bin teilweise schon ein bisschen enttäuscht, aber es soll keine Nachwirkungen haben. Es ist, sind ein junges Mädchen, die einfach sehr nervös war. Und dann sind es so Familienväter. Ich habe gesagt, Mensch, wenn ihr nach Istanbul nicht fahrt, was macht ihr denn hier? Ja, ich gehe hier auch nicht mehr zum Bahnhof und ich gehe auch nicht mehr ins Fußballstadion. Also es kann natürlich, Angst ist dann auch nicht kontrollierbar. Insofern bin ich vielleicht enttäuscht, aber nicht sauer. Es hat keine Folgen. Es kostet ein bisschen Geld, nicht? Und Arbeit, ja. Wie sicher fühlen Sie sich denn jetzt hier in Istanbul? Also ich habe einem türkischen Taxifahrer in Berlin gesagt, ich habe gesagt, da haben einige von uns Angst, dahin zu fahren. Der hat zu mir gesagt, ich fahre demnächst meinen drei Kindern, fahre ich dahin und wenn mir was passiert, Allah will es so, Allah hat es längst vorgeschrieben. Und ich würde mal so sagen, vielleicht ist es ja heute in Berlin viel gefährlicher als in Istanbul. Vielleicht ist in Istanbul sogar manchmal zu sicher. Die Polizei, das Militär, die Kontrollen sind ja ziemlich rigoros, gut mit balkanesischem Charme. Aber über diese Kontroll-Elektrodinger, die gar nicht in Betrieb sind. Aber ich glaube, durch das, was in Brüssel, was in Paris und was in Istanbul passiert ist, ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit sehr groß geworden. Und ich finde, für mich war das, gut, ich bin 78, ich habe ja nicht mehr so viel vor mir, aber ich habe überhaupt keine Angst. Also es ist eine Riesenstadt, die ist eine der schönsten Städte Europas, wirklich ganz grandios. Ich kenne sie eben noch nicht so genau und insofern war das für mich nie ein Problem. Ich verstehe aber, dass manche Leute Angst haben, 3 Kinder alleinerziehen, ich will da nicht hinfahren. Es hat ja wohl auch im Tourismus gewisse Einbrüche gegeben, jetzt hier die Hotels sind so billig wie nie, was wiederum von Vorteil ist. Also ich habe da gar keine Sorge und ich freue mich aufrichtig auf morgen und Samstag, ja. Sie haben gerade die Sorge schon angesprochen, möglicherweise für ein politisches System missbraucht zu werden. Darüber reden wir gleich im zweiten Teil. Wer sich so ein Gastspiel überhaupt anguckt und welche politische Wirkung dieses Gastspiel haben kann, das möchte ich dann auch noch hören. Vorher hören wir, ja passend, die Moritat von Mackie Messer in der Version von Max Rabe. Aus der Drei-Groschen-Oper Max Rabe und seine Version von Der Moritat von Mackie Messer. Das Berliner Ensemble ist gerade für ein lange geplantes Gastspiel in Istanbul zu sehen, ist die Drei-Groschen-Oper. Zu Gast hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts ist der BE-Intendant Klaus Peymann. Wir können unser Glück kaum fassen, dass er gekommen ist. Herr Peymann, die Beziehungen, wir haben es gerade angesprochen, zwischen der Türkei und der EU bzw. Deutschland sind momentan nicht einfach. Dann haben Sie es schon angesprochen, man möchte sich ja nicht für ein System missbrauchen lassen. Das haben ja dann einige Ihrer Ensemblemitglieder offenbar auch angesprochen. Warum sind Sie trotzdem überzeugt, dass es genau richtig ist, in dieser Zeit hierher zu kommen? Also das eine ist eine türkische Angelegenheit. Und wenn man eingeladen ist wie wir, dann gebietet es die Gastfreundschaft, da hier nicht vom Leder zu ziehen. Wir hätten ja dann gar nicht kommen sollen. Also ich komme gerne hierher und es ist fast ideal, dass wir im Moment hier Brecht spielen. Weil Brecht war ein großer Aufklärer, jemand, der den sogenannten Königen, den Majestäten alles gezeigt hat. Mindestens einen Vogel und der praktisch die Mächtigen in ihrer ganzen Trostlosigkeit gezeigt haben. Das war im Ui zu sehen. Und auch in der Drei-Groschen-Oper ist das thematisch beziehbar. Korruption, Käuflichkeit. Das ist immerhin das Stück, wo der Satz vorkommt. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Also das heißt, die Bezüge, die sich vielleicht von diesem großen Aufklärer Bertolt Brecht, an dessen Theater wir engagiert sind, das Berliner Ensemble ist das Theater Bertolt Brecht, der hat den Namen erfunden, ist so, dass diese Stücke, diese Aufführung für sich spricht. Und wer will, kann das gerne umsetzen. Und das ist ja das Schöne am Theater, dass man von der Vorstellung ins Jetzt geht, in die Gegenwart. Also insofern über die Bande gespielt, man muss es gar nicht sagen, ist auch die Drei-Groschen-Oper anwendbar, vielleicht auf die politische Situation hier. Und haben Sie eine Idee, warum das einige der Ensemblemitglieder anders sehen? Oder um den Finger jetzt ganz böse in die Wunde zu legen, wenn da morgen Präsident Erdogan in der ersten Reihe sitzen würde, würde Sie das eher freuen oder eher ärgern? Es würde mich weder freuen noch ärgern. Ich meine, wir kommen nicht wegen Erdogan hierher und wir haben in Teheran gespielt zu einer Zeit der allerschlimmsten Restauration und es war richtig, dorthin zu gehen, weil man doch einen Begriff von kultureller Freiheit repräsentiert, auch von Sarkasmus und von Beschämung von Majestäten. Das ist eigentlich, aber wir kommen nicht hierher, weder um das System zu stützen, noch um das System zu stürzen. Das ist eben wirklich eine Sache der Türken selber. Und wenn sie eine Stadt wie Istanbul sehen, wie lebendig die ist und wie sehr auch aufmerksam und frech und verrückt und vielfältig und so gar nicht rassistisch und so gar nicht. Also ich meine, manchmal malen wir auch ein bisschen einen Teufel an die Wand und wir sollten auch nicht auf alles stolz sein, was im Westen passiert. Wir haben auch unsere Probleme von Berlin bis sonst wohin. Also das ist auch nicht ganz ohne. Also insofern, jetzt ruft gerade hier der Muezzin ruft. Der Papst ruft hier gerade zur Ordnung. Also Fundamentalisten gibt es hier wie dort. Ich meine, das, was in der Türkei vielleicht wichtig ist, dass natürlich man aufpassen muss, dass sich nie wieder dass das kein Religionsstaat wird. Das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und Atatürk hat da ja Zeichen gesetzt. Also ich glaube, die Türken werden das für sich alleine lösen. Ich habe da gar keine Sorge, ja. Was wir hier gerade von Ihnen gehört haben, das haben wir in dieser Woche auch gemerkt, dass das Schwarz-Weiß-Malen, die sind gut, die sind böse, auf gar keinen Fall funktioniert. Nicht auf dem hohen Ross im Westen, wird immer so getan. Mensch, wir haben da auch den Seehofer, wenn das kein Fundamentalist ist, will ich Meier heißen, verstehen Sie? Also, oder was soll man tun über die AfD, die neue Partei, die wir jetzt haben? Also, ich glaube, dass es insgesamt natürlich einen gewissen Ruck zum Konservativismus und zum Fundamentalismus gibt, nicht nur in der Türkei. Und das ist, glaube ich, eher die Frage. Natürlich für uns Künstler ist das ganz toll. Endlich haben wir wieder Feinde. Als Künstler braucht man was zum Reiben und das hat man jetzt. Ja, beim Künstler und in der Liebe. Beide Abende sind schon ausverkauft. Es kommen also 4.000 Besucher. Sie bekommen morgen auch noch einen Preis überreicht, den Festival Honorary Award. Haben Sie eine Vorstellung, wer da zu dieser Vorstellung eigentlich kommt? Ich glaube, da kommen ganz normale türkische Theaterfreaks, ja, das glaube ich schon. Natürlich der Haufen von Ehrengästen, aber ich glaube, dass das deutsche Theater, auch das Berliner Theater, schon sehr präsent ist und es ist ja auch sehr gut. Und ich glaube, dass da die Theaterfans von Istanbul sich versammeln, vielleicht aus der ganzen Türkei. Wir können 14 Tage spielen, ja. Und es wird ja auch obertitelt, richtig? Also Sie können das auf Türkisch alles mitlesen, können bei der Gelegenheit ein bisschen Türkisch lernen, ja. Mal sehen, wie das heißt, Mackie Messer. wissen Sie eigentlich, wie bekannt hier Brecht ist? Wir haben gerade was in der Zeitung gesehen, da war er falsch geschrieben, aber wie bekannt das ist? Also Brecht falsch zu schreiben, das Berthold, das ist ein Grundthema, das finden Sie auch keine deutschen Zeitung richtig. Früher wurde das sogar eingeklagt, wenn das falsch geschrieben wurde, ja, die waren dann sehr heikel. Also ich glaube, dass Brecht in der ganzen Welt bekannt ist. Brecht ist eigentlich viel mehr bekannt als Büchner oder als Goethe. Brecht ist wirklich ein Weltschriftsteller. Wenn Sie in Johannesburg sind, oder wir haben in Buenos Aires gespielt, wir haben in Kolumbien gespielt, wir haben in Teheran gespielt, wir haben in Tokio gespielt, in Singapur. Das ist der einzige deutsche Dramatiker von wirklichem Weltruhm. Unsere sogenannten Klassiker interessiert doch keinen Menschen auf der Welt. Aber Brecht ist neben Shakespeare unser großer dramatischer Fürst. Ich bin sicher, dass das auch in Istanbul Thema ist und viele Leute anziehen wird. Und Dreigroschenoper ist natürlich Number One, ja? Ich hätte Ihr Alter nicht angesprochen. Ich hätte Ihr Alter nicht angesprochen, wenn Sie es nicht selber gesagt haben. Ich hätte Sie jetzt, wenn Sie neben mir stehen, so auf 60 geschätzt. Jetzt sagen Sie, sind 78. Und da haben gerade die ganzen Gastspiele angesprochen. Ja, aber ich frage mich, warum tun Sie sich diesen Stress immer noch an, dann so weit zu reisen, um da noch Aufführungen zu machen? Also ich bin ja nicht der Regisseur. Der Regisseur ist der Theatermagier Bob Wilson, der viel bei uns gemacht hat. Ich bin ehrlich gesagt mitgekommen, weil ich so wahnsinnig gerne mal ein paar Tage in Istanbul rumfaulen möchte. Stattdessen mache ich dauernd Interviews und irgendein Zeugs. Nein, ich was soll ich anderes tun? Ich bin ein Regisseur und das Schöne an diesem Beruf ist, dass man auf der Bühne am liebsten sterben möchte. Darauf warte ich jetzt, aber das sollte ja in Istanbul nicht gerade passieren. Sie können den Beruf, solange der Kopf das halbwegs mitmacht und der Körper, können Sie den Beruf lange machen. Aber ich werde eh in anderthalb Jahren dann ja weg sein vom B. Dann gibt es die neue Zeit und dann werde ich sehen, wer mich noch haben will. Also das geht eben. Sie können auch 90 werden als Regisseur und Schauspieler, wenn der Kopf klar ist. Ja. Und man nicht nur lallt. Ja. Das Berliner Ensemble ist für ein Gastspiel morgen und übermorgen zu Gast in Istanbul. Der Intendant des BE hat uns ein Interview oder so ein Zeug gegeben. Vielen Dank und viel Erfolg, Klaus Peimann. Danke und so weiter. 16.30 Uhr. Donnerstagnachmittag auf Radio 1. Genießen Sie die Wärme noch. Bis Pfingstsonntag nähern wir uns ja herbstlichem Wetter. Hier in Istanbul hat es jetzt gerade kurz einen Regenschauer gegeben. Trotzdem ist es sommerlich warm. Auch heute versuchen wir Ihnen noch 2,5 Stunden ein wenig türkische Themen näher zu bringen. In diesen Tagen, in denen zumindest politisch heftig gestritten wird, über Visumfreiheit für Türken, über die 72 Bedingungen, die Türkei dafür zu erfüllen hat, über den Flüchtlingspakt, kann es ja nicht schaden, wenn wir die Türkei besser verstehen. Und auch das versuchen wir heute wieder mit unserer Radiobrücke Istanbul. Gerade eben hatten wir BE-Intendant Klaus Peimann im Interview. Ein Video des Gesprächs finden Sie jetzt auf radio1.de, auf unserer Facebook-Seite und in unserem YouTube-Kanal. Und dass dieses Land fußballverrückt ist, wissen wir alle. Gleich begrüße ich, der von sich dachte, auch Fußballfan zu sein, den fußballverrücktesten Menschen der Welt, hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul. Der Mann guckt 80 bis 90 Spiele in der Woche. Wie er das hinbekommt und welches sein türkischer und sein deutscher Lieblingsverein ist, frage ich ihn gleich nach Sunday Shining. In Deutschland steuern wir gerade dem letzten großen Fußballwochenende entgegen. Schafft Hertha die direkte Europa-League-Quali, gewinnt Union zum Ende einer abwechslungsreichen Saison nochmal und schafft Energie Cottbus doch noch den Klassenerhalt. Alles wichtige Fragen, aber in der Türkei spielt Fußball eine noch größere Rolle. Die Emotionen kochen höher als bei Hertha, Union oder Energie Cottbus spielen. Wenn man irgendwo ist, wollen die Gesprächspartner oft als erstes wissen, bist du Fenerbahce, Beşiktaş oder Galatasaray? Ich habe hier im Goethe-Institut Istanbul, von dessen Dachterrasse wir in dieser Woche senden, einen Mann kennengelernt, der diesen ganzen türkischen Fußball-Irrsinn in sich vereint. Er heißt Ali Çakıcı, ist 57 Jahre alt und hat mir vorhin gesagt, dass er pro Woche, Achtung, pro Woche, 80 bis 90 Spiele sieht. Guten Tag, hallo. Hallo, Fußball ist unser Leben. Ja, also er kann auch sehr gut Deutsch. Ali, Sie sind ja berufstätig. Wie schaffen Sie das, zeitlich so viele Spiele zu gucken? Ich habe gerade mal ausgerechnet, das sind 135 Stunden Fußball in der Woche. Wie schaffen Sie das? Ich habe 4 Fernsehen nebeneinander zu Hause und 2 türkische und 2 Satellitenfernsehen. Da verpasse ich fast kein Spiel in Europa und so schaffe ich das. Welches ist Ihr Lieblingsteam hier in der Türkei und warum? Hier in der Türkei Fenerbahçe. Warum, weiß ich nicht, weil es der Beste ist wahrscheinlich. Aber wenn ich das in der der Tabelle richtig sehe, zwei Spieltage vor Schluss, 6 Punkte Rückstand auf Beşiktaş. Meister werden sie nicht. Schlecht, ja. Wahrscheinlich hat Beşiktaş einen großen Vorteil. Die haben 6 Punkte Vorsprung. Und Gomez. Und Gomez, ja, der ist ein hervorragender Fußballspieler in diesem Jahr. Wenn Gomez jetzt bei Ihnen vor der Tür stehen würde, wären Sie freundlich zu dem? Oder ist der ein böser Mensch, weil er bei Beşiktaş spielt? Nein, ich habe alle Fußballspieler sehr gern, ob die Türken sind oder Deutsche. Die Deutschen natürlich mehr, aber weil ich mich innerlich mehr als ein Deutscher fühle. Welches ist Ihr deutscher Lieblingsverein? Der Hamburger Sportverein. Oh mein Gott. In den 60er Jahren spielte Özcan Akoç, mein Landsmann, dort als Torwart. Und seit 67 bin ich seit 49 Jahren Fußballfan von Hamburger Sportverein. Dem Hamburger Sportverein geht es nicht so gut. Die hatten gerade in der letzten und der vorletzten Saison diese Relegationsspiele. Gucken Sie dann hier in der Türkei dann die Relegationsspiele des HSV? Natürlich, alle Bundesligaspiele, erste und zweite sogar live. Ja. Das ist echt Irrsinn. Sie haben uns ja gesagt, dass Sie so viele Spiele im Fernsehen, auf den 4 Fernsehern gucken. Gehen Sie eigentlich noch regelmäßig ins Stadion? Bis 1990, ja. Sogar mit meinem Verein zwischen 83 und 85 habe ich von den 60 Ligaspielen 54 verfolgt. Mit. Also auch Auswärtsspiele? Natürlich, wir sind mit dem gleichen Bus gefahren, wir waren im gleichen Hotel und sind mit dem Flieger zusammen zurückgeflogen. Sogar Ilias Tüfekci ist mein sehr guter Freund, der jetzt aber etwas krank ist. Den habe ich heute mal angerufen. Jetzt haben Sie gerade einen türkischen Spieler genannt. Kennen Sie denn auch deutsche Spieler und Trainer? Alle, sogar mit dem Geburtsdaten. Also Herr Derwall war ein sehr guter Freund von mir. Jupp Derwall, früherer Bundestrainer? Ja, und Toni Schumacher und Christoph Daum kennen mich auch noch. Wie haben Sie Christoph Daum kennengelernt? Hier vor 10 Jahren im Goethe-Institut hatten wir eine Fußballausstellung. Da ist er gekommen und da habe ich ihn kennengelernt und habe ihn auch vor 2,5 Jahren zu seinem 60. Geburtstag angerufen. Hat sich sehr gefreut. Sie haben gesagt, Sie sind früher viel ins Stadion gegangen. Jetzt haben wir gehört, dass die Stadien gar nicht mehr so voll sind. Warum gehen die Türken nicht mehr ins Stadion? Ja, das ist so. Seit 2 Saisons gibt es hier eine ID-Karte, die ist zu besorgen. Sonst kann man auch Sie nicht als Ausländer in den Stadion rein, muss man die besorgen und deswegen sind viele Fußballspiele haben sich zurückgezogen und die Clubs haben dann auch Negatives davon gehabt, also dass die nicht kommen. Wegen der ID-Karte, die nennt man im Türkischen Pasolik. Und Sie gehen jetzt auch nicht mehr ins Stadion? Nee, seit 1990 nur 4 oder 5 Mal habe ich mal ausgerechnet und das nur bei besonderen Spielen, so sonst gehe ich da nicht. Ich habe zu Hause meine Fernseher, das reicht mir. Und jetzt haben wir hier gerade eben gehört, dass die Polizei oder Feuerwehr vorbeifuhr. Das könnten wir übertönen. Sie haben mir gesagt, Sie können ein deutsches Fußballlied. Welches ist das? Fußball ist unser Leben, dein König, Fußball regiert die Welt. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Wer wird denn aus Ihrer Sicht Fußball-Europameister? Natürlich Deutschland. Im Finale stehen wir. Es werden auch das Finale spielen 2 Mannschaften, die gleiche Flaggenfarbe haben. Also Belgien. Belgien gegen Deutschland. Ali Çakütze ist 57 Jahre alt und auch abseits des Fußballs, wir konnten es kaum glauben, ein wirklich ganz spannender Mann. Sein Vater war einer der ersten Gastarbeiter in Deutschland, war auch einer der ersten, der Deutschland dann wieder verlassen hat. Und der kleine Ali musste dann mit und kam dann in eine Schulklasse und ob Sie es glauben oder nicht, mit dem jetzigen Regierungschef Ahmet Davutoğlu. Stimmt wirklich, ich habe ein Beweisfoto, finden Sie übrigens auch auf radio1.de, dieses Beweisfoto. Darüber reden wir gleich. Erstmal hören wir aber türkische Musik, in diesem Fall von Mercan Dede. Achten Sie mal drauf, der Mann verbindet orientalische Melodien mit Techno-Sound, Violine und Percussion. Künftig will er sich aber lieber der Malerei, dem Gartenbau oder dem Kochen widmen. Entscheiden Sie selbst, ob das eine gute Idee ist. Mercan Dede mit Istanbul. Thank you. giderek en aldı yağmur altına üstünde bir gemi İstanbul kaskı tozdu eski ve yeni kalmış kaslar üstü altı altın dolu sonra anahtarı var mı lan otom artı kocaman ağaçları yine düşürdü kalktı bu yaşının altında görür sefası kız kulisi karşım bir de selamsız yazı kışı bahara çekilecek kahrını çekiyor ki kahrımız açıyor vakti akoy denizi dene gibi ters dönemi de çekiyor insanı her güne her dönem kalabalık açık hava müzesi mahşer kimisine şans kimisine de mamzer kimisine pasta vermeyen mi değil ben etiğine sarılır iş ya da her her kanlıca yordu küfleyip diyenler her bir gözün işe bir köşesi derden Üsküdar'a giderek en altı yağmur gönül sefası İstanbul Der mit Istanbul auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul spreche ich jetzt weiter mit einem nahezu wahnsinnigen Fußballfan, Sie haben es gehört, der 80 bis 90 Spiele pro Woche guckt. Das sind 135 Stunden Fußball, geht nur, wenn man auf vier Fernsehern gleichzeitig guckt. Er arbeitet hier im Institut und spricht fließend Deutsch, denn von seinem 3. bis 11. Lebensjahr hat er in Lübeck gelebt, daher vielleicht auch die Liebe zum HSV. Ali Çakıcı, Ihr Vater war einer der ersten Gastarbeiter in der Bundesrepublik. Wie kam es dazu, dass er in Deutschland arbeiten wollte? Soviel ich gehört habe von ihm, er arbeitete hier bei einer Tankstelle und dann hat er von unserem Nachbarn gehört, dass das Tor geöffnet ist nach Deutschland und unsere Nachbarin, eine Deutschlehrerin, hat dann die Papiere geschrieben und dann bekam er die Genehmigung und dann ist er 61 im Oktober mit den ersten drei Zügen, die hier losgefahren sind, vom Zitkeci Bahnhof nach Deutschland gefahren. 5 Monate danach, ich mit meiner Mutter zusammen, ich war damals 38 Monate alt, und bin nach Deutschland gefahren. Wie erinnern Sie sich an die Zeit in Lübeck? Ja, wie Sie sagen, von Ihrem 4. bis 11. Lebensjahr waren Sie ja da zu Hause. Ja, also das war eine kurze Zeit für mich. Die Schule, mein Verein, Victoria 08. Was kann ich noch sagen? Also Sie müssen nicht doch sagen, was mich natürlich auch interessiert, Ihre Familie gehörte auch zu den ersten Gastarbeitern, die Deutschland dann wieder verlassen haben. Warum das denn? Ja, das kam so. Mein Vater war, der heute nicht mehr lebt, vor 10 Jahren verstorben ist, der hat mal gesagt, er war ein echter Mohammedaner. Und als er mich mal beten gesehen hat, so wie die Deutschen es gemacht hatten, ja, hat er gesagt, mein Sohn wird ein Christ, wir müssen abhauen. Und der hat sich auch damals das Geld, das Haus und das und den Minibus hier geleistet, sodass wir dann also ohne Schwierigkeiten hierher unser Leben weiterführen können. Und hier hatten Sie dann unter anderem den Ahmet als Klassenkameraden, den Ahmet Davutoğlu, den jetzt ja noch amtierenden Regierungschef. Haben Sie eigentlich ihn jemals nach der Schule wiedergesehen? Ja, 2-3 Mal. Wir haben auf unserem Schulhof einmal im Jahr, heute, dieses Jahr am 5.6. an einem Sonntag, so ein Treffen, wo dann die meisten kommen und wir uns dann sehen. Aber damals war er, als er vor 4 Jahren kam, noch Außenminister. Und da habe ich ihn mal getroffen, nur 10 Sekunden sprechen können. Und dann haben wir ein Bild gemacht und dann ist er wieder weggegangen. Aber er hat mich mit dem Namen Ali angesprochen. Und als Sie ihn dann das erste Mal als Politiker im Fernsehen gesehen haben, haben Sie ihn sofort erkannt? Natürlich, wir waren im Internat, wir spielten zusammen Fußball. Der war auch ein guter Fußballer. Und hatte er schon immer so einen Bart? Nee, damals nicht. Mit 16, 17 nicht. Sie kennen Deutschland als Kind. Sie leben jetzt in Istanbul. Was gefällt Ihnen an Istanbul? Was vermissen Sie von Deutschland? In Istanbul, ja, drehen Sie sich mal um. Das kann man im Radio so schlecht, aber es ist eine gute Aussicht, ja. Ja, also der Goldene Horn mündet in den Bosporus, das Marmara-Meer, die historische Halbinsel. Viel kann ich also nicht sagen, aber in Deutschland vermisse ich natürlich vieles. Also die Fernsehprogramme, natürlich, was bin ich, Aktenzeichen XY. Und die sehe ich jetzt auch natürlich, aber damals hatte ich wirklich Sehnsucht nach den, was alles da. Ich wundere mich, dass Sie die Sportschau gar nicht erwähnen. Doch, die Sportschau mit Ernst Huberti, natürlich. Der lebt ja noch, was weiß ich. Aber hier gucke ich die bis das aktuelle Sportstudio bis 13:30 samstagabends, natürlich. Ja, weil wir hier immer eine Stunde später dran sind. Er vermisst also vor allem das Fernsehprogramm. Haben Sie eigentlich Lust, nochmal nach Deutschland zu kommen? Ja, ich habe es vor, im Juli, in der zweiten Woche mal. Meine Mutter ist jetzt 79 und mein Bruder, der damals mit 5,5 Jahren Deutschland verlassen hat, möchte unbedingt nochmal Deutschland sehen. Ich war 4-mal in der Zwischenzeit in den 46 Jahren mal drüben. Und wir werden im Juli, in der zweiten oder dritten Woche, mal rüberfahren. Das ist schön, dann sehen wir uns vielleicht wieder. Ali Çakıcı ist Mitarbeiter des Goethe-Instituts, hat als Kind in Deutschland gelebt und ist der größte Fußballfan, den ich kenne. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wie gesagt, das Foto von dem Klassentreffen mit Ahmet Davutoğlu finden Sie auf radio1.de. Sie kriegen hier den größten Applaus, den es in den 4 Tagen gab, glaube ich. Gleich 17 Uhr. Ja, gut, dass wir noch 2 Stunden von der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul senden. Und auch wenn ich nicht weiß, ob es hier in der Türkei einen Bio-Wetterbericht gibt, aber vielleicht habe ich die Chance, hier die Konzentration oben zu halten. Wäre auch richtig wichtig. Wir haben in dieser Woche in unserem Sprach- und Benimmkurs schon gelernt, wie man richtig flirtet auf Türkisch und wie man richtig kritisiert. Gleich geht's ums richtige Fluchen, zum Beispiel beim Autofahren. Sie können, falls Sie gerade im Auto oder sonst wo alleine sind, gerne gleich Türkisch mitfluchen. Ein paar Worte Türkisch können ja auch in Berlin und Brandenburg hilfreich sein. Überraschen Sie doch zum Beispiel mal einen Türken oder eine Türkin in Ihrem Umfeld bei passender Gelegenheit mit einem charmanten türkischen Danke, also Teşekkür ederim. Sie werden ein Lächeln ernten, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, und manchmal werden Sie ausgelacht, kann ich Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen. Aber damit Ihnen das mit dem Auslachen nicht passiert, machen wir jetzt unseren kleinen türkischen Sprach- und Benimmkurs, der jetzt in seine letzte Runde geht. Hörst du? Lernst du? Weißt du? Der Radio 1 Kulturcheck. Wieder versucht uns allen Emine Karaca als unsere Türkischlehrerin ein paar Worte Türkisch beizubringen und uns auch aufzuzeigen, welche Unterschiede es im zwischenmenschlichen Umgang gibt im Vergleich Deutschland-Türkei. Sonst arbeitet sie hier im Goethe-Institut jetzt für ganz Berlin und Brandenburg. Guten Tag, Emine. Hallo, guten Tag. Heute wollen wir über das Thema Fluchen reden. Für uns klingt das Türkische oft sehr hart, kann man schon sagen. Verallgemeinerungen sind immer schwierig, weiß ich. Aber würdest du sagen, dass Türken schneller emotional werden? Da gebe ich dir absolut recht. Woran merkt man das zum Beispiel oder in welchem Moment merkt man das? Ja, wir fluchen hier, glaube ich, viel öfter und viel schneller als in Deutschland. Also es wird so, also auch du eigentlich? Also bist du auch eine, die dann am Tag 20, 30 Mal flucht? 10 bis 20 ja. Mal. Ja, und was ist ein Anlass zum Beispiel? Das ist der Verkehr, das ist eine Situation, das ist sind die Umstände, ist die Politik, sind die Menschen, alles. Von mir an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass Radio 1 die Unterzeile trägt nur für Erwachsene. Es könnte jetzt gleich recht deutliche, nicht jugendfreie Worte geben. Was ist jetzt erstmal auf Deutsch ein klassischer türkischer Fluch? Also was wird da gesagt? Es ist schwierig, was heißt klassisch? Man kann das schon kategorisieren, ob man eben noch bei den Softies bleibt, Mittel, oder ob wir dann halt über die härteren sprechen wollen. Fangen wir Mittel an. Also vielleicht so auf der Ebene in Deutschland, oh Gott, jetzt muss ich auf Deutsch fluchen, hier sowas wie leck mich oder so, was man in Deutschland sagen würde. Siktir. Ja, was heißt das auf Deutsch? Das ist eher so verpiss dich. Ja, okay, und nochmal? Siktir. Siktir, ja, okay. Und was wäre jetzt ganz schön hart? Also erst auf Deutsch? Erst auf Deutsch. Nee, lieber erst auf Türkisch, dann traue ich mich noch zu sagen. Nee, erst du. Nee, also erstmal auf Türkisch. Auf Türkisch verstehen es ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Also erstmal auf Türkisch. Ganz hart? Von mir aus. Amına koyayım. Amına koyayım. Die Hälfte sagt ja, oh, krass, oh. Amına koyayım. Amına koyayım. Und jetzt, oh Gott, es tut mir so leid. Was heißt das? Oh Gott. Das ist ich. Deine. Damit kann ich nur gar nichts anfangen. Also, ich küsse deine Mutter, könnte das sein. Also, was denn? Ich mache deine Muschi. Okay, ja. Jetzt, wir hatten gesagt, du kannst deutlich werden, aber möchte nicht. Dann kommen wir jetzt zum Autofahren. Da wird ja in Deutschland auch heftig geflucht, einfach auch, weil man ja für sich ist. Also Fenster ist oben. Da habe ich erstmal vorab eine Frage zum Hupen. In Deutschland ist Hupen also zumindest eine unfreundliche Erinnerung. Stimmt's, dass in der Türkei Hupen gar nicht so böse gemeint ist, weil hier sowieso so viel gehupt wird? Ja, wer hupt, hat Vorfahrt. Also ist es auch nicht so ein Macho-Ding, sondern Hupen, also wenn man fährt, gehört Hupen auf jeden Fall dazu? Das muss dazu gehören, entweder. Es ist auch, um einfach die Leute vorzuwarnen, dass man gerade jetzt losfahren möchte, oder auch, was hast du da wieder, wie bist du gefahren? Aber es herrscht so im Verkehr doch im Chaos ein System hier. Und Hupen kann lieb gemeint sein? Könnte als Vorsichtsmaßnahme gelten, ja. Okay, an dem Zögern merke ich, ist es selten lieb gemeint. Ein klassischer Autofahrerfluch hier in der Türkei. Hayvan. Hayvan? Das klingt voll asiatisch für mich, Hayvan. Hayvan ist einfach erstmal der Tier, du Tier. Du Tier? Ja. Okay, noch was anderes? Ja, was zum Beispiel? Küss? Ochse, du Ochse. Du Ochse. Ja, das geht, aber das ist ja wie bei uns. Und was heißt, ich habe Vorfahrt? Gitsch Angelimbande. Ja, das übersetzen wir mal nicht, aber gut, ich habe Vorfahrt. Das ist jetzt haben wir viel geflucht und geschimpft. Wie entschuldige ich mich denn? Also wie bitte ich hinterher um Entschuldigung? Çok özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Ja, evet. Was heißt evet? Ja. Ach so, ja, okay. Evet, dann habe ich das auch gelernt. Ganz zum Abschluss habe ich an meinem letzten Tag habe ich ja gelernt. Evet, okay. Ja, dann sie ist mir wirklich ans Herz gewachsen, meine Türkischlehrerin Emine Karaca. Vielen Dank fürs charmante und geduldige Unterrichten und ich versuche es wieder schlecht. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dankeschön. Major Lazer mit Get Free. Das Wetter in Istanbul wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen immer besser, aber das will ich gar nicht wissen, weil wir ja vorher abreisen. Für uns alle ist das Wetter in Berlin und Brandenburg viel interessanter. Radio 1, live vom Bosporus. Wetter. Das wird die ganze Woche auf unserer Radiobrücke immer von jemandem vorgetragen, der oder die irgendwas mit Istanbul zu tun hat. Heute hören Sie eine Praktikantin am Goethe-Institut Istanbul. Sie trägt den schönen Vornamen Fatima und den Nachnamen Spieger und hat uns die ganze Woche hier unterstützt. Grüß dich, Fatima. Hallo, Merhaba. Merhaba sagte, du kommst ja aus Deutschland. Wie kommt es denn zum schönen Namen Fatima? Mein Vater ist Tunesier, deswegen, ich bin sozusagen Migrationshintergrund-Mensch. Und was ist deine Aufgabe normalerweise hier am Goethe-Institut Istanbul? Ich bin in der Abteilung Kulturprogramm, also wir machen hier Veranstaltungen, Theater, alle möglichen Geschichten. Ja, das ist jetzt so grob gesagt, was machst du denn? Also schreibst du Mails, musst du die Bude aufräumen oder was ist deine Aufgabe? Ich schreibe schon auch Mails, aber ich habe noch nicht so einen richtigen Alltag. Ich weiß auch nicht, ob das im Bereich Kultur irgendwie mal kommt, weil ich war kaum 3 Tage hier, da seid ihr schon gekommen. Und tut uns leid. Ach, nicht dafür. Warum wolltest du unbedingt in Istanbul ein Praktikum machen und nicht in Barcelona, Paris, London? Ich war schon mal ein Jahr hier und bin hier irgendwie so gewissermaßen ein bisschen hängen geblieben und bin dann wieder zurück nach Berlin und jetzt bin ich wieder hier und irgendwie kann man es dann doch nicht so lassen. Könntest du dir eigentlich vorstellen, für immer in Istanbul zu leben? Ich kann mir viel vorstellen, auch das. Danke für die sehr, sehr schöne Antwort. Ich meine, wir haben jetzt wirklich eine Woche zusammengearbeitet, aber gut. Siehst du die Türkei denn eigentlich inzwischen anders, seit du sie aus nächster Nähe kennst und um dann keine geschlossene Frage zu stellen, wie siehst du sie? Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, was ich da sehe. Also ich finde es einfach, es ist hier halt irgendwie alles möglich. So, man weiß nicht, an einem Tag ist es so, am anderen so. Als ich in Berlin losgefahren bin, wieder zurück nach Istanbul, war ich so, oh ja, und jetzt wieder zurück. Was machst du da eigentlich schon wieder? Und kaum bin ich 3 Tage da, will ich schon wieder nicht mehr zurück nach Berlin. So, also es ist... Und wie ist das mit der Unsicherheit? Wir haben hier gerade eine Meldung bekommen, dass es bei einem mutmaßlichen Anschlag in Istanbul am heutigen Donnerstag Medienberichten zufolge 4 verletzte Menschen gegeben hat. Ein Auto sei in der Nähe eines Militärstützpunktes in die Luft geflogen, als gerade ein Fahrzeug mit Soldaten vorbeigefahren sei. Da merkt man dann auch wir wieder, die hier fröhliche Stimmung haben, dass alles, was den Terror zum Beispiel betrifft, ganz nah ist. Also beschäftigst du dich damit oder vergisst man das im Alltag? Ich muss sagen, ich habe mich in Berlin mehr damit beschäftigt, weil es einfach viel größer thematisiert wird. Und hier, wenn man drin steckt, finde ich, vergisst man, also muss man das zwangsläufig auch ein bisschen vergessen einfach. Man steckt so mitten im Chaos und denkt so, boah, ich kann mich hier echt nicht mit allem auseinandersetzen. Ich versuche einfach irgendwie meinen Tag hier so angenehm wie möglich zu leben. Ja. Und das heißt, die Bekanntschaft und Verwandtschaft zu Hause macht sich viel mehr Sorgen? Ja. Ich versuche die immer zu beruhigen und merke, dass mich das selbst auch beruhigt. Sehr gut. Jetzt kommen wir aber wieder live aus Istanbul zum Berlin-Brandenburg-Wetter von Fatima Spieker. Im Laufe des Abends in Berlin und Brandenburg nehmen Sonne auch örtliche Schauer oder Gewitter, vor allem Richtung Norden. Temperaturen momentan um 22 Grad. Es herrscht weiterhin große Waldbrandgefahr. Nachts größere Auflockerungen, anfangs noch einzelne Schauer. Sonst meist trocken, bei Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad. Morgen im Norden zunächst länger heiter, sonst wechselnd bewölkt. Im Laufe des Tages gebietsweise Regenschauer bei maximal 23 Grad am Freitag. Die weiteren Aussichten am Samstag meist trocken, nur noch bis 19 Grad. Am Pfingstsonntag neben Sonnenschein, Durchzug von Wolkenfeldern und gelegentlich Regenschauer bei nur noch 15 Grad. Vielen Dank, auch wenn es ein mieses Wetter war, aber sehr gut vorgetragen. Vielen Dank an Fatima Spieker auch für die tolle Unterstützung unserer Radiobrücke über die Tage. Und jetzt hören wir wieder mal türkische Musik, diesmal von der gebürtigen Istanbulerin Yasmin Mori. Mori ist ein Künstlername in Erinnerung an Jim Morrison. Yasmin Mori mit Gil. 17.30 Uhr. Wir senden heute zum letzten Mal zwischen 16 und 19 Uhr live von der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul. Die Türkei ist politisch gerade für uns in Deutschland so interessant, weil wir uns in der Flüchtlingsfrage ja schon auch ein bisschen abhängig von der Türkei gemacht haben. In der Türkei leben deutlich mehr Flüchtlinge als bei uns in Deutschland und deswegen freue ich mich, gleich ein Projekt des Goethe-Instituts für Flüchtlinge kennenzulernen. Da lernen Flüchtlinge Deutsch. Ob das eine gute Idee ist, so vielleicht noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland zu locken, das frage ich gleich mal. Wir senden direkt aus Istanbul von der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Wundern Sie sich also nicht, wenn es ab und zu windig wird oder Sie die ein oder andere Möwe hören. Die Türkei ist in den letzten Monaten vor allem in den Schlagzeilen, wenn es ums Thema Flüchtlinge geht und um den EU-Türkei-Flüchtlingspakt. Und genau um das Thema Flüchtlinge kümmern wir uns jetzt. Ich habe Besuch von zwei Gästen. Tijen Togay ist die Koordinatorin und Organisatorin der Flüchtlingsprojekte hier am Goethe-Institut. Inis Yücel arbeitet mit, indem er die Projekte mit seiner Kamera dokumentiert. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Merhaba. So viel habe ich auch schon gelernt. Fangen wir mit diesem Projekt an. Es ist immer die Rede von 500.000 Flüchtlingen in Istanbul. Wo und wie leben diese Menschen eigentlich hier? Also in Istanbul sind sie hauptsächlich gruppiert in bestimmten Bezirken und versuchen dann eben ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Manche können das, manche nicht und da brauchen sie Hilfe. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch einen deutschen Sprachkurs für syrische Flüchtlinge am Goethe-Institut, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer darf den überhaupt machen? Das sind diejenigen, die dann nach Deutschland übersiedeln oder in ein deutschsprachiges Land in der EU. Wie kommen die aber daran? Also jetzt stelle ich mir vor, ich komme aus Syrien, lande in Istanbul. Wie erfahre ich jetzt, dass es im Goethe-Institut irgendwie einen deutschen Kurs gibt? Es sind zum einen sind das registrierte Migranten, die dann offiziell von der EU aufgenommen werden. Die werden dann vorbereitet auf das europäische Leben in Hinsicht Sprache und auch kulturell, also Bildung, generelle Informationen über die europäische Kultur und so. Kritiker werden jetzt sagen, es kommen doch sowieso so viele Flüchtlinge nach Deutschland. Jetzt werben Sie hier noch zusätzlich welche an. Was antworten Sie diesen Kritikern? Das ist nicht der Punkt. Diese Flüchtlinge, die legal auf legalem Wege in das europäische Land übersiedeln, die müssen vorbereitet werden. Es gibt auch Studenten, die in Europa ihr Studium weiter fortsetzen. Es gibt Flüchtlinge, die sich mit der Heirat dann auch in Europa befinden werden. Also es sind Flüchtlinge, die sowieso nach Deutschland kommen? Genau. Und extra Flüchtlinge vorbereiten, damit sie nach Europa kommen, das machen wir nicht. Das Sprachprojekt ist das eine. Es gibt aber auch noch Kulturprojekte. Können Sie mir da mal ein Beispiel nennen? Was machen Sie da mit den Flüchtlingen? Also da haben wir 2014 angefangen mit unseren Kulturprojekten und versuchten am Anfang irgendwie Farbe in das graue Leben dieser Flüchtlingskinder und Jugendlichen zu bringen. Und seitdem wir mit diesen Projekten angefangen haben, haben wir gesehen, wie groß eigentlich dort Hilfe benötigt wird. Und haben unsere Projekte dann zu einem anderen Projekt entwickelt, wo wir Flüchtlingsjugendliche ausbilden als Trainer. Die werden ausgebildet als Stelzenläufer, die werden ausgebildet als Clowns, die ausgebildet worden sind von den Clowns ohne Grenzen aus Deutschland. Wir versuchen Werkstätten aufzubauen dieses Jahr und so weiter. Das ist der kulturelle Part. Und dann gibt es noch einen Bildungspart, den wir auch anfangen. Ich würde aber gerne bei dem kulturellen Part bleiben. Da kommt nämlich Ines Yücel ins Gespräch. Er fotografiert nämlich diese Projekte. Da würde mich natürlich als erstes interessieren, wie ist er da überhaupt drauf gekommen, hierher zu kommen und das zu fotografieren? Es war so, dass das Goethe-Institut mich gefragt hat, ob ich ihre Projekte fotografieren könnte. Diese Fotos kamen so gut an und hatten für viele einen künstlerischen Wert, dass daraus die Idee entstand, sie in mehreren Ausstellungen zu zeigen. Ich konnte einen Teil der Bilder sehen. Das sind wirklich tolle Bilder von Menschen in ganz unterschiedlichen Stimmen. Was möchten Sie mit Ihren Bildern einfangen? Fotografie ist ja sozusagen das Einfangen eines Momentes. Aber das ist nicht alles, denn sobald dieser Moment der Aufnahme der Öffentlichkeit gezeigt wird, lebt er eigentlich weiter. Und ich versuche, die Gefühle, die diese Kinder und Jugendlichen hatten, in das jeweilige Bild einzubauen und damit zu zeigen, was nicht einfach ist. Aber es hat ja offenbar funktioniert. Jetzt noch eine Frage an Sie persönlich. Wenn Sie mit den geflüchteten Menschen zu tun haben, welche Hoffnung verknüpfen die denn ganz konkret mit Deutschland? Es ist eigentlich direkt mit Deutschland nicht, dass wir versuchen, die Hoffnung der Kinder zu erwecken, dass es doch ein Leben in der Türkei gibt. Die Kinder befinden sich in einem Transitland. So haben sie es bisher gesehen, was aber jetzt durch diesen Vertrag mit der EU ein bisschen abgeblockt wird. Und deshalb müssen wir irgendwie die Hoffnung in diesen Kindern schaffen, dass es ein Leben auch in der Türkei geben kann, dass man aufgrund dieser Workshops auch versuchen kann, sich selbst durchzusetzen, sich selbst zu zeigen und damit in der Türkei glücklich zu werden. Tijen Togay ist die Koordinatorin und Organisatorin der Flüchtlingsprojekte hier am Goethe-Institut. Vielen Dank dafür. Ines Yücel arbeitet mit, indem er die Projekte mit seiner Kamera dokumentiert. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich versuche es nochmal. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Thank you. Dankeschön. Der Ton zwischen EU und Türkei verschärft sich von Tag zu Tag. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hält es nach eigener Aussage für ausgeschlossen, dass sich die Abgeordneten mit dem Thema Visumfreiheit überhaupt befassen, solange grundsätzliche Fragen von den Türken nicht geklärt sind. Im Gegenzug kommt dann aus Ankara die Drohung, dann werden sich die Flüchtlinge wieder in Bewegung setzen. Spannendes Thema, welche Rolle das heute in den türkischen Zeitungen spielt, das besprechen wir jetzt. Radio 1, ausgepresst. Die türkische Presseschau mit Micha Hölzen. Jeden Tag wühlt sich Micha Hölzen durch die Zeitung, geht uns dabei allen tierisch auf die Nerven, aber macht am Ende einen guten Job. Grüß dich, Micha. Du bist so ein Hund. Spiegelt sich eigentlich diese harte Auseinandersetzung auf dem diplomatischen Parkett mit der EU heute in den Zeitungen irgendwie wieder? Ja, auf jeden Fall. Also die konservative Hürriyet, die macht ganz groß auf mit der Schlagzeile: Der Terror hat den Weg zum visafreien Europa verschlossen. Mhm. Darunter ein Foto, das den türkischen EU-Minister Volkan Bozkir und EU-Parlamentspräsident Schulz beim Handshake zeigt so, das strahlt noch so ein bisschen Harmonie aus. Ne? Der Artikel selbst macht sich dann aber die Haltung Erdogans zu eigen. Da heißt es dann, was den Terror angeht, werden wir auf keinen Fall etwas ändern und etwas weiter unten. Der Juni als Termin ist gestorben, definitiv. Das klingt jetzt so, als ob die Hürriyet ihre Leser darauf einstimmen möchte, dass man mit der EU gar nicht weiter zu verhandeln braucht. Ja, das ist richtig die Haltung, die da ausgedrückt werden soll. Und da werden dann auch noch weitere Argumente nachgeschoben. Ich zitiere mal einfach so ein paar Kernaussagen. Den Terror, den geben wir nicht außer Hand. Sprich, da kümmern wir uns selbst drum. Und dann weiter. Bisher haben wir 450 Soldaten im Kampf gegen den Terror verloren. Deshalb ist es nicht möglich, die Antiterrorgesetze zu ändern. Und auch der Ausblick in die Zukunft, der fällt da ziemlich düster aus. Der Artikel schließt mit, wenn es keine große Überraschung gibt, dann wird sich an der jetzigen Konstellation auch nichts ändern. Die Zeitung unterscheidet man ja hier immer, oder wir machen das zumindest, in regierungsnah und regierungskritisch. Das war jetzt der regierungsnahe Teil der Presselandschaft. Was beschäftigt denn die regierungskritischen Blätter? Ja, die sind ja erstmal ein bisschen übersichtlicher. Insgesamt kann man sagen, die sind ja regelrecht zurechtgestutzt worden. Und der Oppositionsführer der sozialdemokratischen CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, der bezeichnet Erdogan als Diktator und warnt eindringlich vor der Gefahr eines Bürgerkriegs. Das finde ich schon mal ziemlich hart. Ne? Sollte Erdogans Präsidialsystem kommen, dann wird das eben in mehreren Zeitungen dann auch genauso aufgegriffen. Mhm. Und der Regierungssprecher Bülent Turan, der reagierte darauf sehr harsch mit der Frage, will er die Abgeordneten und die Bürger, die sich für das Präsidialsystem einsetzen, umbringen lassen? Will er sie wie die Nazis in Gaskammern stecken? Also das ist ziemlich hart, finde ich. Ne? Und auch innenpolitisch wird hier offensichtlich mit ziemlich harten Bandagen gekämpft. Micha, du hast jetzt 4 Tage in den Zeitungen gewühlt. Du hast es an dieser Stelle auch schon mal erwähnt. Die türkischen Blätter arbeiten gerne mit Bildern, die die einzelnen Artikel visuell unterstützen. Wie sieht es eigentlich mit Karikaturen aus? Da gab es ja in der Vergangenheit auch gerne mal Streit. Nutzen türkische Zeitungen Spott in Form von Karikaturen als Ausdrucksmittel? Sehr, sehr dezent. Da bin ich auch darauf hingewiesen worden, dass das in den letzten Jahren wirklich immer weniger geworden ist. In meinem heutigen Stapel von 8 Zeitungen habe ich gerade mal 2 Karikaturen gefunden. Eine völlig harmlos. Da stellt sich dann schon fast die Frage, wo hört die Zeichnung auf? Wo fängt die Karikatur an? Aber die 2. Karikatur, die hat es dann schon in sich. Da geht es um den möglichen neuen Ministerpräsidenten, der den geschassten Davutoğlu ablösen soll. In der linken Cumhuriyet, ich will es noch einmal richtig sagen, in der linken Cumhuriyet findet sich auf der Titelseite einer Zeichnung mit Erdogan, der Richtung Betrachter sagt, diesen Dienstwagen habe ich für den neuen Ministerpräsidenten vorbereitet, während er in gönnerhafter Geste auf ein Dreirad zeigt. Der amtierende Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ist offenbar von Erdogan demontiert worden. Die kritischen Kräfte im Land gehen davon aus, dass ein Dreiradfahrer von Erdogans Gnadennachfolger wird. Micha, vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Wir sind ja Gast des Goethe-Instituts Istanbul noch eine gute Stunde und wir sind sehr, sehr froh, hier auf der Dachterrasse senden zu dürfen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und deswegen möchten wir uns an dieser Stelle kurz beim Chef des Goethe-Instituts Istanbul, Christian Lüffe, bedanken. Wir haben keine Blumen, wir haben keine Pakete. Was haben wir im Radio? Wir haben Musik. Also jetzt von Udo Lindenberg, das mag er sehr gerne, durch die schweren Zeiten. Dankeschön. Ich trag dich durch. Es ist 18.01 Uhr. Da haben wir sie schon erreicht, die letzte Stunde unserer Radiobrücke Istanbul. Und diese letzte Stunde wird nochmal richtig interessant, ein spannendes Thema. Denn homosexuell zu sein oder transgender ist in Deutschland schon oft mit Diskriminierung verbunden. Aber wie ist es in der Türkei, in Istanbul, wenn man von der heterosexuellen Norm dieser sogenannten abweicht? Das bespreche ich gleich mit unserer Reporterin Nancy Fischer, die sich in der Istanbuler Szene umgehört hat. Vorher hören wir aber alle zusammen noch Materia. Warum besuchen so viele Touristen Berlin? Einer der Gründe, den ich auf diese Frage am häufigsten höre, weil da jeder so sein kann, wie er ist. Der Christopher Street Day zieht jedes Jahr Tausende an. Schöneberg ist ein sehr unaufgeregtes Schwulenviertel und die Leute stehen stundenlang vorm Berghain an. Nicht zuletzt wegen der ominösen Darkrooms. Von Darkrooms in Istanbul haben wir bislang noch nichts gehört, aber uns gedacht, bei 16 Millionen Einwohnern muss es doch eine schwule oder lesbische Szene hier geben. Nancy Fischer hat sich mal auf die Suche gemacht und ist jetzt hier oben auf der Dachterrasse angekommen. Grüß dich, Nancy. Hallo. Du warst ja mehr in der Stadt unterwegs als ich. Sieht man eigentlich Schwule oder Lesben in den Straßen? Also ich habe tatsächlich in den vergangenen Tagen keine gesehen. Ich habe vorher gelesen, Istanbul sei lange eines der Touristenziele für Schwule und Lesben, was aber nicht heißt, dass man sein Schwulsein hier unbedingt offen zeigen kann. Damit ist eher das Nachtleben gemeint gewesen, also Gay-Bars, die sich jetzt aber auch nicht jeder hier leisten kann. Ich habe aber beispielsweise Cihan Hürolu getroffen, ein schwuler Istanbuler, der arbeitet bei einer politischen Stiftung und er sagt, tagsüber gibt es eigentlich nur wenige Orte, wenn dann beispielsweise hier um uns rum im Viertel Beyoğlu, wo man wirklich bekennend schwul sein kann. Es gibt kleine Cafés auch, nicht sehr viele, aber es gibt schon. Aber dann gibt es zum Beispiel Plätze so wie Istiklal Straße, wo also Schwulen schon die Hand halten können, wo die Leute einfach keine Zeit haben zu reagieren oder protestieren, weil es so viel da geschieht und so viele unterschiedliche Leute durchlaufen. Man kann da eigentlich sich ein bisschen mehr frei bewegen und nicht so viel Sorgen haben, was die anderen sagen. Also die Istiklal ist wieder diese große Shoppingmeile hier nebenan, das Zentrum von Istanbul sozusagen. Deshalb leben auch die meisten LGBTI hier im Umkreis in Beyoğlu, also LGBTI nochmal zur Erklärung. Ja. Ja, das meint eben nicht nur Schwule, sondern auch Lesben, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle. Ich habe auch noch Heribert getroffen, einen deutschen Homosexuellen, der hier seit über 20 Jahren lebt und Anfang der 90er einen der bekanntesten Vereine für Schwule mit aufgebaut hat. Und er hat auch ehrlich zugegeben, er hat hier ein bisschen Ausländerbonus. Beim Ausländer gegenüber ist man erstmal im Zweifelsfall toleranter. Meine persönlichen Erfahrungen sind eher positiv. Gerade bei Jüngeren ist es zumindest in, sagen wir mal, hier in meinem Umfeld, dass man Schwule akzeptiert. In meinem Stadtteil, wo ich wohne, das ist ein bisschen durchmischt. Da war es anfangs schwieriger. Da bin ich gut mit den Leuten klargekommen, die mich persönlich kannten und denen ich selbst gesagt habe. Schwieriger war es, wenn es Leute über drei Ecken über Gerüchte erfahren haben. Da gab es schon mal blöde Sprüche und sowas. Also blöde Sprüche ja, aber mehr ist ihm nicht passiert. Aber du hast es ja auch gerade schon gesagt und er ja auch. Er hat diesen Ausländerbonus. Aber wie geht es denn den Türken damit? Also gerade hier in der Türkei hat doch die Familie doch immer einiges mitzureden. Ja, ganz genau. Und viele Familien in der Türkei sind nun einmal sehr konservativ, was das angeht. Also sind natürlich auch Familien in allen anderen Ländern der Welt, aber hier nochmal speziell. Da geht es viel um die Ehre. Wenn der Mann nicht mit einer Frau verheiratet wird, sondern als Single in der Stadt allein lebt, dann schädigt das schon oft den Ruf der Familie. Manche Schwule oder Lesben verlassen ihre Städte oder Dörfer, weil sie dort tatsächlich sogar Morddrohungen bekommen und gehen dann eben nach Istanbul oder gleich ins Ausland. Und bei Cihan, also dem türkischen Schwulen, den ich getroffen habe, da war das Coming-out auch nicht so einfach. Also meine Mutter weiß es, mein Vater weiß es auch teilweise, obwohl ich mit meinem Vater nicht sehr detailliert darüber gesprochen habe, aber weiß es. Also diese Gespräche sind erst dann stattgefunden, nachdem ich die Uni absolviert habe oder so. Also die eigentlichen Probleme erlebt man ja, wenn man sich erstmal entdeckt, Teenage-Zeiten, da habe ich natürlich nicht sagen können, also in diesen Zeiten. Und heute sagt er übrigens, sei es einfacher. Gerade die Teenager können sich und auch die Eltern tatsächlich mittlerweile ganz gut im Internet informieren. Das hilft dann ein bisschen mehr beim Coming Out. Ja, das überrascht mich jetzt so ein bisschen. Heute ist es einfacher, aber die aktuelle Politik der Regierung geht doch in eine ja eher deutlich konservative Richtung. Merkt die Community davon denn so gar nichts? Doch, davon merkt sie natürlich auch was. Krasses Beispiel ist die Gay Pride, also die größte Demonstration für die Rechte von LGBTI hier in Istanbul. Die war jahrelang friedlich. Im vergangenen Jahr aber wurde sie von der Polizei ziemlich heftig aufgelöst mit Wasserwerfern, Tränengas. Angeblich, weil sie genau in den Ramadan gefallen ist. Und Islam und Homosexualität passen eben nicht immer so gut zusammen. Cihan sagte dazu, und das hat mich schon auch beeindruckt, dass solche Demos aufgelöst werden. Das ist nicht schön, aber das sei tatsächlich nicht das größte Problem für ihn. Er hat viel mehr Angst vor beispielsweise Anschlägen, Terroranschlägen, die momentan überall im Land stattfinden. Viele sind ja daran gewöhnt. Wir hatten ja diese Gezi-Proteste, dann gibt es Gas und Wasserkanonen und alles. Okay, also das weiß man schon und man kann sich ein bisschen schützen. Aber gegen diese Bomben, da wissen wir auch nicht, in einem schlechten Fall, wie wir uns schützen können. Man hat immer in solchen Fällen an die Polizisten vertraut, aber jetzt in den letzten Ereignissen weiß man auch nicht. Also er meint damit die Anschläge eben beispielsweise durch den IS. Davor fürchtet sich die Szene in Istanbul. Auch deshalb, weil sie sich eben nicht mehr hundertprozentig auf die Hilfe der Polizei verlassen kann. Und auch die Gesetze helfen ihnen da nicht wirklich. Also Homosexualität ist zwar nicht verboten in der Türkei, aber es gibt auch kein einziges Gesetz, das Homosexuelle irgendwie vor Diskriminierung oder vor Straftaten von anderen schützen würde. Mhm. Und Heribert, der Deutsche, der sieht das Klima insgesamt ähnlich. Die aktuelle Politik spaltet die Gesellschaft immer weiter. Also ich denke, es war auch ein Teil des Versuches, die Gesellschaft zu polarisieren. Vorher hat man sich ein bisschen softer gegeben und das passt mit da rein, dass man dann eben auch gegen Schwule vorgegangen ist. Insgesamt ist das Klima repressiver geworden. Am letzten Juni-Wochenende findet in Istanbul das nächste Mal die Gay Pride statt. Wieder hier um die Ecke auf der İstiklalstraße. Wir drücken die Daumen, dass es in diesem Jahr friedlich bleibt. Nancy Fischer war trotz ziemlich gesundheitlicher Angeschlagenheit in Istanbul unterwegs. Danke, Nancy. Vielen Dank. Von Sultan Tunç, der in Deutschland aufgewachsen ist. Welche Musik er macht, das hören Sie nach 6:30 live hier von der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul. Vorher noch ein türkisches Musikstück von CD von Barış Manço, der leider schon 1999 an einem Herzinfarkt verstorben ist. Er war wirklich ein Superstar hier, was man auch daran gemerkt hat, dass bei seiner Beerdigung Millionen von Fans trauerten. Seine Beerdigung gilt in der Türkei bis heute noch als die mit den meisten Trauernden. Wir hören jetzt Barış Manço mit Bin Burnin Kisse. Die letzte halbe Stunde ist angebrochen. Danach bauen wir die Radiobrücke Istanbul wieder ab, werden sie aber natürlich weiter im Herzen tragen. Gleich erwartet sie ein musikalisches Highlight. Live-Musik hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Sultan Tunç wird hier auftreten und mir auch Rede und Antwort stehen. Vorher gibt's aber noch Musik von CD von Adrian Young, Sitting by the Radio. Adrian Young, Sitting by the Radio. Sie hören es schon so atmosphärisch. Es ist jetzt relativ voll hier geworden auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul. Jeden Tag haben wir Sie auf Radio 1 in dieser Woche mit sehr unterschiedlicher türkischer Musik versorgt. So auch heute. Jetzt stellen wir Ihnen aber erstmal den Musiker vor. Er gilt als einer der innovativsten türkischen Musiker und Hip-Hop-Produzenten der Türkei, Sultan Tunç. Mit 10 bekam er seine erste amerikanische Platte in die Finger und war sofort infiziert. Mit dem musikalischen und rhythmischen Talent vom Vater und Großvater in die Wiege gelegt, entdeckte der türkischstämmige Rapper aus Marburg früh seine Leidenschaft für Skills und Breaks. İstanbul'a indim, bütün bagajlarım elimde, taksiye bindim, duramadım yerimde, her şeyi yaktım, beni sevindi Berlin'de, gözü yaşlı bıraktım. Als in Deutschland aufgewachsener Türke kennt die Schwierigkeiten mit der doppelten Identität und verpackt diese mit viel Witz, Esprit, aber auch Wut, Entrüstung und Verzweiflung in seinen Songs. Seit über 20 Jahren mischt Sultan Tunç die Hip-Hop-Szene auf, sieht sich als Sprachrohr politischer Inhalte und pendelt zwischen der Türkei und Deutschland. Zum Repertoire seiner Texte gehören neben den Breaks von Public Enemy auch die philosophischen Lehren der Sufi-Musiker und diese legt er auf orientalische und elektronische Beats. Wir sind sehr gespannt und freuen uns. Hoş geldiniz, Sultan Tunç and Friends, jetzt live zu Gast bei Radio 1 im Literacafé auf dem Dach des Goethe-Instituts Istanbul. Ja. Und gleich rede ich ein bisschen mit ihm. Vorher erleben Sie ihn aber schon live. Viel Spaß mit Sultan Tunç und dem von mir schlecht ausgesprochenen Titel Hababam. Hababam? Hababam. Hababam. Auf geht's. Plak ve kaset dünyasından çok iyi tanıdığınız halkın sevgilisi, büyük türkücü Şaban Ballıses ısrarlarıma dayanamayıp nihayet sahneye çıkmayı kabul etti. Wow, wow, wow, wow, wow. Sultan Tunç direkt aus dem Goethe-Institut Terrasse. Come on, man. Baylar bayanlar merhaba saygı da Ertunç karşınızda hoppala bu da kim demeden bir beş yıldızlı şarkı size benden bilen bilmeyenlere işte ben birinci sınıf kaliteli rap nakden Türkçe hip hop caz olmaz diyenlere tam gaz bastıracağız bas bastıracağız caz caz caz diracağız. Halsana, halsana, bir baksana bu böyle gitmez anlarsan arkamda bütün jazz senfonisi. Müsaade 3, 2, 1 saniye çıktım konser salonu tıktım tıktım. Aman hatun bu ne şıklık bütün gözler üzerinde seni fıstık. Fıstık, fıstık. Ha babam, ha babam. Alright baby. Hip-hop funk tüpüne hazırsan hoş geldin adımız o zaman CD plak deyip çalarlar gece gündüz Tunç'u çalar beni bilen işiten seven sayan saygıyı değer bir sürü insan amacınız bu gece dans etmek ise bu şarkı 7'den 70'e gelsene hadi gelsene dans et bizimle dans et bizimle yo Tunç pedagojiden susmanı sağlar havalarda uçmanı hanımefendi sus beni dinle gel bizim köye gidelim gelsene ne anlamı var şıkıdım şıkıdım kıpır kıpır kıpır kıvırmanın aman hatun bu ne şıklık bütün gözler üzerinde seni fıstık fıstık fıstık. On a ma oh ha baba on a le ha baba ha baba gelsene. Dans et bizimle, dans et bizimle. Yo kes şunu ya. Neşe ben niye çalıyorum bardan çok olsun. Halsana, bir baksana. Bu böyle gitmez anlarsın. Arkamda bütün jazz senfonisi. Bir saniye yüz, iki bir saniye çıktım. Konser salonu tıktım tıktım. Aman hatun bu ne sıktık. Bütün gözler üzerinde seni fıstık. Fıstık, fıstık, fıstık, ha babam. Danke, danke, danke, danke. Und was für eine Stimmung hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Sultan Tunç ist da. Jetzt geht der Beat noch so ein bisschen weiter, aber dann hat er auf sein Smartphone gedrückt und schon war der Beat aus. Herrlich. Sultan Tunç, das ist ja, also ich finde diese Situation hier gerade so ein bisschen absurd. Man muss das mal erklären. Das ist hier das Café Littera, das ist hinter so einer Glasscheibe und wir sind draußen auf der Dachterrasse. Und hinter dieser Glasscheibe sitzen, na, ich würde sagen, so 50, 60 vor allem graumelierte Herren, alle im Anzug. Auf den Tischen stehen so kleine Türkei-Fähnchen. Es scheint irgendwas ganz Großes, Offizielles zu sein. Und hier steht so ein Typ wie du. Also mit wilder Frisur und wild am Hip-Hoppen. Ist dieser Widerspruch für dich normal oder ist das ungewöhnlich? Das ist in der Türkei eigentlich, diese Gegensätze, die gibt es immer in der Türkei. Also du gehst hier in einer Bar raus und da hast du türkische Musik, gleich daneben ist ein Techno-Laden, daneben ist gleich ein Reggae-Shop und das ist eigentlich hier ganz normal. Und es scheint auch diesen älteren, vor allem älteren Herren da relativ egal zu sein, hat man den Eindruck. Ja, kann sein. Ja, so sehen wir. Du bist ja in Deutschland aufgewachsen. Wo lebst du jetzt? Ich lebe gerade in Berlin und hier in Istanbul. Ich habe in 2 Monaten ein Album-Release und deswegen bin ich eigentlich hier. Ich habe das Album in Berlin aufgenommen, jetzt die letzten 2 Jahre und jetzt bin ich eigentlich hier den ganzen Sommer und werde das Album promoten. Und wenn du sagst, du lebst in Istanbul, ist dir diese Stadt nicht zu laut, zu unruhig, zu verkehrslärmig? Deswegen lebe ich eigentlich auf der Insel jetzt auch. Auf der Insel? Das sind keine Inseln, auf den Prinzeninseln. Ich habe 8 Jahre eigentlich hier gewohnt, hier in der direkt hier in der Stadt, am Galataturm. Und die 8 Jahre waren okay. Damals war es auch nicht so voll wie heute. Und heute wäre mir das zu viel. Ich habe noch eine Frage zu dieser Prinzeninsel. Stimmt das, dass man da nicht Auto fahren darf? Ja, keine Autos. Also wie bewegt man sich da fort? Es gibt Pferdekutschen, es gibt so Elektroroller, den die älteren Leute benutzen. Aber ich laufe gerne. Da darf ich, man sieht nicht, wie irre jung du aussiehst im Radio. Wie alt bist du? Ich bin 37. Ja? Ja. Echt? 37? Ja. Ich hätte dein Wahnsinn. Du hast in der Türkei viele Auszeichnungen erhalten, bist aber auch in Deutschland erfolgreich. Welches Land ist dir für deine Karriere wichtiger? Also musikalisch habe ich eigentlich meine Ausbildung in Deutschland mit dem Produzenten, mit dem Know-how und alles. Ja. Hier habe ich eigentlich weniger produziert, aber hier erlebt man eigentlich auch viel mehr als Musiker. In Berlin ist mir alles ein bisschen zu gemütlich und hier kann man eigentlich noch die Welt verändern. Wenn du sagst Welt verändern, du arbeitest ja auch an einem Flüchtlingsprojekt. Was ist das genau? Das ist eigentlich ein Projekt auch vom Goethe-Institut und da war ich letztes Jahr in Mardin an der syrischen Grenze und da lief eigentlich schon ein Projekt mit dem Goethe-Institut und wollten die auch einen Hip-Hop-Workshop haben. Okay. Und damals haben wir dann dort diesen Projekt dann angefangen, auch mit den Flüchtlingskindern. Also du machst mit Flüchtlingskindern Hip-Hop? Ja. Haben die da Bock drauf? Total. Ja. Das ist, die können nur Arabisch, kein Englisch, kein gar nichts, aber die Kommunikation ist da durch die Musik. Beeindruckend, ja. Aber du bist ja auch hier, um Musik zu machen. Mhm. Aber ich bin selber Sozialpädagoge eigentlich. Ich habe eigentlich Pädagogik auf Diplom studiert in Deutschland und habe dann aber eigentlich nur Musik gemacht. Aber und deswegen, ich denke mal, ich muss irgendwas in der Richtung noch machen. Und gerade hier in der Türkei, ich habe eigentlich 7, 8 Jahre lang hier in dem Roma-Viertel eigentlich einen Hip-Hop-Mobil, nennt sich das, haben wir damals in Deutschland auch gegründet, in Frankfurt, das Hip-Hop-Mobil Frankfurt. Und das Gleiche haben wir dann eigentlich dann hier auch in der Türkei gemacht. Und das bringt was für die. Das sind jetzt sehr gute Gruppen entstanden, die eigentlich jetzt auch in der Türkei bekannt sind. Das waren alles so Kinder. Die waren damals noch 11, 12 Jahre und die sind jetzt alle schon 20 und leben davon von der Musik. Und das ist cool. Wir wollen dich jetzt nochmal hören, aber natürlich, die Hörer können es ja nicht sehen. Du hast 2 Musiker dabei, nur dass wir wenigstens die Namen der beiden kennen. Kaan Karataş, unser Gitarrist. Ja. Ein Applaus für dich. Und Çağatay Berkin, unser Bassisten. Gitarrist und Bassist dabei. Und welchen Song werden wir jetzt hören? Excuse Me, Mr. General. Excuse Me, Mr. General, ja. Das war vom 2. Album. Hören wir jetzt. Viel Spaß mit Sultan Tunç. Okay. Jetzt muss er noch ans Smartphone. Mehrere Nachrichten lesen und jetzt geht der Beat los. Straight from Berliner Sultan Tunç and my band. Ha ha ha ha ha ha ha ha. şimdi ney, hoppa şimdi ney, görsün halim bir şey dizi rap star. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, pardon affedersiniz mişte gene kurmay bo. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, görsün halim bir şey dizi rap star. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, pardon affedersiniz mişte gene kurmay bo. Kılıçlarımızı bildik buraya geldik, tek bir söz söyledik bedelini ar ödedik. Bir koca yemini verdik, yemini geçmedik, dert dört yıp dama bana mısın demedik. Satana tığını yıktık, bir tane rap çıktık, popülizmden bıktık, zincirlerimizi kırdık. Uğruna aslı kestik, bir koca yemini verdik, pes etmedik, hesap sormaya geldik. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, görsün halim bir şey dizi rap star. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, pardon affedersiniz bizde gene kurmay bo. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, görsün halim bir şey dizi rap star. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, pardon affedersiniz bizde gene kurmay bo. Kılıçlarımızı biledik buraya geldik, tek bir söz söyledik bedelini ar ödedik. Bir koca yemini verdik, yeminle geçmedik, dört diyar tiptik ama bana mısın demedik. Satana tığını yıktık, vicdani rap çıktık, popülizmden bıktık, zincirlerimizi kırdık. Uğruna aslı kestik, bir koca yemini verdik, pes etmedik, hesap sormaya geldik. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, görsün halim bir şey dizi rap star. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, pardon affedersiniz bizde gene kurmay bo. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, görsün halim bir şey dizi rap star. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, pardon affedersiniz bizde gene kurmay. Kılıçlarımızı biledik, buraya geldik, tek bir söz söyledik, bedelini ar ödedik. Bir koca yemini verdik, yeminle geçmedik, dört diyar tiptik ama bana mısın demedik. Satana tığını yıktık, biz tane rap çıktık, popülizmden bıktık, zincirlerimizi kırdık. Uğruna aslı kestik, bir koca yemini verdik, pes etmedik, hesap sormaya geldik. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, görsün halim bir şey dizi rap star. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, pardon affedersiniz bizde gene kurmay bo. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, görsün halim bir şey dizi rap star. Hop şimdi ney, hoppa şimdi ney, pardon affedersiniz bizde gene kurmay bo. Sultan Tunç, direkt aus dem Goethe-Institut. Bo bo bo. Vielen, vielen, vielen Dank. Hopp, Schindelei, Sultan Tunç. Sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass es für einen Musiker sehr, sehr schwierig ist, unter diesen Bedingungen jetzt einen tollen Sound hinzukriegen. Es funktioniert super, weil ich habe die ganze Zeit einen Kopfhörer auf, im Gegensatz zu dir, und es klingt wirklich, wirklich toll. Und deswegen die Frage, wir haben jetzt noch so, also wenn du noch was hast, was so 3-4 Minuten lang ist, dann wäre das schön, also wenn du noch was hättest. Okay, wenn wir das instrumental ein bisschen lauter machen können. Ja, dann es ist, glaube ich, wirklich relativ laut. Also ich höre es auf meinem Kopfhörer relativ laut. Du hörst es wahrscheinlich nur in der Box hier nicht so laut. Okay. Das dann heißt, dann haben wir jetzt noch. Ja. Viel, viel lauter vielleicht, können wir es vielleicht. Artık susmayacağım, bas bağıracağım, gör ne yapacağım, yine kapak olacağım, usta olmayacağım, rahat durmayacağım, tabancamı alacağım, click boom. Sus, sus, susmayacağım, bas, bas, bağıracağım, usta olmayacağım, rahat durmayacağım, tabancamı alacağım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok benim inan. Gireceğim feleğin tek elinde çomak sokacağım. Baba kafaya koydum ben daha çıkacağım. Che Guevara olacağım, devrim yapacağım. Yarı boyun tepe dolu bıçak açıracağım. Hıra sürüsü gibi üzerinize yağacağım. Şok olacağım, göt dolacağım. Bizi nasıl Hiroşima manyağı yapacağım. Artık susmayacağım, bas bağıracağım. Gör ne yapacağım, yine kapak olacağım. Musa olmayacağım, rahat durmayacağım. Tavacımı alacağım, click boom yapacağım. Artık sus, sus, susmayacağım, bas, bas, bağıracağım, usta olmayacağım, rahat durmayacağım, tabancamı alacağım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok benim inan, yok benim inan. Ta ta ta ta. Sonun da herkes benim farkıma varacak. Washington başıma bir milyon ödü koyacak. Chaka Carlos gibi sonum olmayacak. Gidişim büyük olacak. Kansu gibi akacak. Artık susmayacağım. Baş bağıracağım. Gör ne yapacağım. Yeni kapı kovacağım. Musa olmayacağım. Rahat durmayacağım. Çabacımı alacağım. Flat boom yapacağım. Artık sus sus. Susmayacağım. Bas bas. Bağıracağım. Musa olmayacağım. Rahat durmayacağım. Tabancamı alacağım. Click boom. Hip hop bebop aluya. Hip hop bebop aluya. Hip hop bebop aluya. Hip hop we don't stop. Hip hop bebop aluya. Hip hop bebop aluya. Hip hop bebop aluya. Hip hop we don't stop. Fuck susmayacağım. Baş bağıracağım. Gör ne yapacağım. Yine kapı kovacağım. Mısır olmayacağım. Rahat durmayacağım. Tavacımı alacağım. Click boom yapacağım. Artık sus sus. Susmayacağım. Bas bas. Bağıracağım. Mısır olmayacağım. Rahat durmayacağım. Tavacımı alacağım. Click boom. Sultan Tunç. Em Band und ich bin draußen. Yeah. Sultan Tunç. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Zum Abschluss die Frage, du hast gesagt, du arbeitest gerade am Album. Wann können wir das bekommen? Das Album wird innerhalb Ende Mai rauskommen. Ja. Wir drehen gerade die Videos dafür. Also in zwei Wochen quasi. In zwei Wochen eigentlich, ja. Vielen, vielen Dank. Das war ein Höhepunkt nochmal hier auf der Dachterrasse Danke. Des Goethe-Instituts. Dankeschön. Jetzt kommen ganz viele Leute zu mir, nicht wundern, weil wir müssen jetzt Tschüss sagen. Okay. In dieser Woche haben wir Ihnen auf Radio 1 versucht, die Stadt Istanbul und das Land Türkei ein wenig näher zu bringen. Gerade in der aktuellen Debatte, in der gerne mit Schlagworten argumentiert wird und gerne auf Schwarz-Weiß-Malerei zurückgegriffen wird, war es schwierig, aber wir haben es versucht, ein differenziertes Bild zu zeichnen. Wir wurden dabei nie zensiert, aber haben natürlich immer darauf geachtet, dass unsere Gesprächspartner durch Interviews auf Radio 1 nicht in Gefahr geraten. Nach jetzigem Stand ist uns das auch gelungen und die ganze Zeit haben Sie mich auf dieser Radiobrücke gehört, aber damit es oben auf der Brücke funktioniert, ist es genauso wichtig, dass viele Menschen hier vor Ort von Radio 1 mitarbeiten. Und da möchte ich mich bei allen bedanken, die für diese Brücke mindestens genauso wichtig waren wie ich. Ich sag einfach die Namen mal runter. Diana Arapovic, Nancy Fischer, Miriam Celik, Micha Hölzen, Thomas Günther, Frank Nennemann, Jochen Saupe und als Chefs von Janze Rolf Kunz. Und natürlich vielen, vielen Dank ans Goethe-Institut Istanbul und an das Café Littera, von deren Terrasse wir senden durften. Und an alle fleißigen Kollegen, die aus Potsdam mitgeholfen haben, dass das auch alles in ihrem Radio ankommt. Und natürlich an die unglaublich vielen Radio 1-Hörerinnen und Hörer, die uns so treu auf allen Kanälen unterstützt haben. Ich kann Ihnen unsere Seite radio1.de und unsere Facebook-Seite mit allen Videos, Audios und Fotos nur ans Herz legen. Da ist einiges entstanden. Auf Radio 1 geht es jetzt natürlich weiter mit Nachrichten, Wetter, Verkehr und danach mit MC Lücke. Als letztes, als Abschlusssong hören wir gleich noch Morrissey mit Istanbul. Das war auch der erste Song auf dieser Radiobrücke. Viel Spaß und danke. Das heißt auf Türkisch und das sagen wir jetzt alle zusammen. Teşekkür. On. The father searches for the son.